Sie darf ich niemals freien. Sie darf ich nicht länger ansehen. Sie darf ich nicht mehr streicheln mit meiner liebenden Hand. Und darum, um deinetwillen, o Kokua, schreie ich meine Klagen. Nun war Keawi ein bemerkenswerter Mann. Er hätte dort oben in dem blanken Hause jahrelang wohnen können, und kein Mensch hätte etwas davon gemerkt, dass er von der Lepra befallen war. Aber darauf gab er nichts, wenn er Kokua verlieren musste. Und ferner, er hätte Kokua heiraten können, krank wie er war, und so manche würden das getan haben, weil sie Schweineseelen haben, aber Keawi liebte das Mädchen mannhaft, und er wollte ihr keinen Schaden tun und sie nicht in Gefahr bringen. Ein Weilchen später, als Mitternacht vorbei war, kam ihm wieder die Flasche in den Sinn. Er ging nach der Schwelle seiner Hintertür, wo er mit Lopaka gesessen hatte, und rief in sein Gedächtnis den Tag zurück, an dem der Teufel herausgeschaut hatte, und bei dem Gedanken erstarrte das Blut in seinen Adern zu Eis. »Ein furchtbares Ding ist die Flasche«, dachte Keawi. »Schrecklich ist das Teufelchen und schrecklich ist es, Höllenflammen zu riskieren. Aber welche andere Hoffnung habe ich, meine Krankheit zu heilen oder Kokua zu heiraten? Was, habe ich dem Teufel einmal getrotzt, nur um ein Haus zu bekommen? Und sollte ihm nicht abermals trotzen, um Kokua zu gewinnen?« Und da erinnerte er sich, dass am nächsten Tage die Hall auf ihrer Rückfahrt nach Honolulu vorbeikäme. »Dahin muss ich zuerst gehen«, dachte er, »und Lopaka aufsuchen. Denn meine beste Hoffnung ist jetzt, dieselbe Flasche wiederzubekommen, die ich mit solcher Freude los wurde.« Keinen Augenblick konnte er schlafen. Der Bissen blieb ihm in der Kehle stecken beim Essen, aber er schickte einen Brief an Kiano. Und um die Zeit, als der Dampfer kommen musste, ritt er über die Gräberklippen an den Strand. Es regnete. Sein Pferd ging mühsam. Er blickte nach den schwarzen Öffnungen der Höhlen hinauf und beneidete die Toten, die dort schliefen und keine Sorgen mehr hatten. Und er dachte daran, wie er am Tage vorher vorübergaloppiert war, und war erstaunt. So kam er denn nach Hukina hinunter, und da waren wie gewöhnlich die Bewohner der ganzen Gegend versammelt wegen des Dampfers. Unter dem Wellblechdach vor dem Kaufladen saßen sie, scherzten und erzählten die Neuigkeiten. In Keawis Brust aber war keine Lust zum Sprechen, und er saß in ihrer Mitte und sah hinaus auf den Regen, der auf die Häuser niederfiel, und auf die Brandung, die gegen die Felsen schlug, und Seufzer stiegen in seiner Kehle hoch. »Keawi vom blanken Haus ist trübselig«, sagte einer zum anderen. »Jawohl, das war er. Und das ist kein Wunder.«